Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite. Das Laberziehen mit den Zeilen in der Serie. Glück auf und Glück ab. Ja, ganz schnell rein in diese Folge. Bevor sie uns wieder einer weghackt. Skandalös. Für alle, die sich fragen, wovon redet dieser alte Mann? Unsere Webseite. dieelite.org war mal wieder offline. Wenn ihr das hört, sollte sie wieder da sein. Also braucht jetzt nicht gucken, wie eine Internetseite aussieht, wenn sie gerade tot ist. Aber ja, wir wurden gehackt. Mhm. Mal wieder. Ja. Ich habe das zum Anlass genommen, im Garten dann auch ein bisschen zu hacken, aber also Holz gehackt. Nee, hab Unkraut weggehackt. Okay, ja, vielleicht sind wir ja für manche Menschen Unkraut. Wer weiß, oder Abschaum einfach nur, ganz klassischer. Also ich meine, wir haben jetzt mal schnelle Theorien, woran es liegen könnte. Theorie 1, es ist ein Skript-Kiddy mit kleinem Penis. Und wichtig, er hat einen kleinen Penis. Kein Penis-Shaming. In dem Fall hat er halt einen. Wir müssen uns nicht darüber, also man schämt ihn nicht dafür, aber er hat ihn halt. Okay. Woran merken wir das? Einfach, er hackt unsere Webseite. Ah, okay. Das heißt, wir haben nur Großpenisträgerinnen unter unseren Wombatantinnen, Wombatanten und Wombatunden. Nein, es mag da draußen auch viele Menschen mit kleinen Penis geben, die keine, die uns nicht hacken, aber der Mensch, der uns hackt, der ist ein Skript-Kiddy mit kleinem Penis. Okay. Vollkommen. Also das eine bedingt nicht das andere, aber das andere bedingt das eine. Das ist höhere also, Logik. Genau. Also er kann keinen großen Penis haben. Wäre es ein Skript-Kiddy mit großem Penis, würde er uns nicht hacken. Weißt du, ich meine? Weil wir nicht das Kaliber von Skript-Kiddys mit großem Penis sind. Genau. Skript-Kiddys mit großem Penis, die hacken irgendwas anderes. Okay. Keine Ahnung. Die AfD-Webseite oder sowas. Okay. Theorie 2, der Verein zur Wahrung des guten Geschmacks, der uns einfach aus dem Internet haben will. Es gibt so einen Verein. Hast du das recherchiert? Es gibt einen Verein zur Wahrung der deutschen Sprache. Warum sollte es keinen Verein zur Wahrung des guten Geschmacks geben? Ich glaube, das ist ein Verein für deutsche Sprache und nicht zur Wahrung, weil die muss man ja nicht wahren. Also es ist ja schon die wahre deutsche Sprache. Ja, aber man muss sie wahren, also bewahren. Man muss sie warenförmig machen. Ist die deutsche Sprache eigentlich Beware? Gott bewahre. Theorie 3. Es ist der Geist des Internets, der einfach alles hackt, um irgendwie irgendwann einfach wieder Ruhe zu finden. Okay. Theorie 4. Wir selbst, weil wir wurden gehackt, ist gute PR und bedeutet Mitleid für uns. Ja. Yeah. Also kann man Content produzieren, ne? Man muss sich keine Gedanken darüber machen, worum es in dieser Folge gehen könnte. Ja, blöd nur, der Aufwand, um den ganzen Hack wieder Bug zu machen, also Hack-Bug zu machen, oder einfach wieder aufzubauen, ist einfach zu groß, als dass es sich lohnen würde, dass wir uns selbst hacken. Einerseits, andererseits ist es ein Anlass, mal wieder schön was zu backen, ne? Also ich habe jetzt ja beispielsweise auch Kürbiskuchen gebacken und dann kann man ja nebenbei auch noch so einen Hack mit in den Ofen schieben und den auch noch backen. Alright. Gut, lass uns mal zu den eher großen, echten Theorien kommen. Also es waren jetzt nur so kleine, schnelle Theorien auf die Schnelle. An denen natürlich nichts Substanzielles dran ist. Jetzt kommen wir mal zu den substanziellen Dingen. Wir haben 4 Theorien vorbereitet. Und wie nach guter alter Hegelscher Tradition, also These, Antithese, Synthese und Prothese, kommen wir dann zur Hegel-These. Die Hegel-These ist, dass es am Ende Hegel war, ne? Genau. Gottfried Wilhelm Hegel. Fehlt da nicht noch ein Friedrich? Naja, es ist Gottfried, nicht Friedrich. Ja, man kann ja nie genug Friede in der Welt haben, oder? Also, sagt auch Sarah Wagenknecht. Naja, vielleicht ist es ja religiöser Wahnsinn, aber startet du doch mal, ja, bitte. Ich wollte nur sagen, dass Sarah Wagenknecht wahrscheinlich nicht unsere Webseite gehackt hat, die hat andere Probleme. Genau. Aber fang doch du mal an mit deiner ersten Theorie. Okay. Stell sie doch mal vor. Also meine Theorie Nummer 1, die ich geäußert habe bereits, als du mir mitgeteilt hast, dass unsere Webseite gehackt worden ist, und an der möchte ich weiterhin festhalten. Ich halte das immer noch für das Plausibelste und mir liegt Intelligence vor, dass es so ist, ist, dass Lars Klingbeil es war, weil wir einen schlechten Witz zu viel über die SPD gemacht haben. Und ja. Okay. Also tatsächlich war es auch nur eine Verlegenheitslösung. Er wollte sich eigentlich ins Handy von Friedrich Merz reinhacken, um zu gucken, was sein Bundeskanzler so vorhat. Aber das Handy von Friedrich Merz ist noch nicht internetfähig, also hat er sich seinen zweitgrößten Feind einfach vorgenommen. Und das waren dann wir. Ja, aber das ergibt so keinen Sinn, weil er möchte ja nicht bei uns reinschauen, sondern er hat uns ja mehr oder weniger die Seite abgeschossen. Ja, das war, bei uns wollte er auch nicht reinschauen. Also er kennt ja alle unsere schlechten SPD-Witze schon. Ist ja nicht so, dass wir die variieren würden. Ist ja immer der gleiche. Da ging es um sinnlose Zerstörung. Weil wir sein Todfeind sind. Alright. Ja, also wir sind auch das richtige Kaliber mittlerweile. Weißt du, früher war Todfeind für die SPD noch die CDU. Aber mittlerweile sind wir so das Kaliber, mit dem man sich rumärgern muss. Alright, ich sehe schon. Hast du denn auch eine Theorie, wie er es gemacht hat? Wie er es gemacht hat? Mhm. Naja, wahrscheinlich hat er versucht, also über meinen Account gelaufen und hat mein damaliges Passwort Karl Marx, I love you, irgendwie dann doch erraten. Ah, okay. Ja, nur zur Info, also ich habe jetzt keine Gründe, warum, wie die Menschen es gemacht haben, diese technischen Hilfestellungen wollen wir zukünftigen Hackern nicht geben. Aber ja, das klingt auch völlig plausibel. Das stimmt. Und ich finde eigentlich, weil die Theorie richtig ist, können die mir ruhig mal endlich einen Toaster schicken. Und du willst jetzt noch einen SPD-Toaster. Ich will immer noch den SPD-Toaster. Mir würden viele Anwendungsfälle für den SPD-Toaster einfallen, auch ohne in der Partei zu sein. Alright. Dann kommen wir mal zu meiner ersten Theorie. Mhm. Und zwar, meine erste Theorie ist, dass es ein Mensch ist, der jetzt aktuell beim Cyber Command arbeitet. Okay. Und zuvor Praktikant im Innenministerium war. Okay. Muss ich jetzt raten, wer das ist? Wer ist zurzeit Verteidigungsminister? Ich hatte gerade einen Haker drin. Wer ist aktuell Verteidigungsminister? Hier der eine, der so aussieht wie Armin Laschet, aber nicht Armin Laschet ist. Boris Pistorius. Richtig. Und wer war bis vor kurzem Innenministerin? Du stellst schwierige Fragen. Ich bin gut im Verdrängen. Denk mal an Star Trek. Ah, Nancy Faeser. Genau. Zu welcher Partei gehören beide? Ich glaube zur SPD. Richtig. Damit wäre der Groll auf dich zumindest mal erklärt. Schön, dass wir ähnliche Theorien entwickelt haben. Naja, aber wir müssen ja noch weitergehen. Also wenn er nur dich hacken wollen würde, könnte er ja ethisch fragwürdig hacken, dann wäre er eher zufrieden, das wäre ja alles in Ordnung. Bräuchten wir nicht mehr machen. Aber er hat ja auch einen Groll auf mich. Und da kommt jetzt das Ding, der Typ ist auch noch radikaler Babylon 5 Podcast-Fan. Das heißt, wir haben einen radikalen Babylon 5 Podcast-Fan, der für das Cyber Command der Bundeswehr arbeitet, zuvor Praktikant im Innenministerium war. Und er hat also einen Groll auf mich und er hat einen Groll auf dich, wegen deiner schlechten SPD-Witze. Okay. Und jetzt kommt noch dazu, er kann das Ganze sogar noch gut abdecken, weil wir heißen die Elite. Mhm. Das kann er als Kampf, also hackenden Kampf gegen den Deep State begründen. Okay. Also er schreibt einfach nur hin, Grund, warum es gehackt wurde, Deep State. Verhinderung von Deep State. Mhm. Und die Elite klingt ja wie Deep State, also weil es sind ja immer die Eliten, die den Deep State betreiben, also dementsprechend kann er quasi gegenüber seinem Chef und bisher auch gegenüber der Innenministerin, denn wir wurden ja schon mal gehackt, als er noch Praktikant im Innenministerium war. Ja, kann er das genauso verargumentieren? Das klingt erschreckend so, wie ich mir die Logik deutscher Behörden vorstelle. Also das ja hat eine gewisse Plausibilität. Das steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Das heißt, das Innenministerium ist ja mittlerweile CSU geführt. Vor dem kann man das auch verargumentieren, falls die Fragen haben sollten, warum das Verteidigungsministerium im Inneren tätig wird. Ja. Ja. Genau. Also er war ja vorher im Innenministerium, deswegen ist er da quasi, hat er da quasi noch so eine Schnittstelle. Mhm. Ja, und im Notfall kannst du ihn sogar noch als Verfassungsschützer quasi, also als Geheimdienstmitarbeiter in der Bundeswehr. Ja. Ich sehe, du hast das... Wir haben Fachkräftemangel. Du musst quasi gucken, musst mit deinen Fachkräften haushalten. Und wenn einer eine Fachkraft für Hacken im Innen- und Außendienst ist, dann kann er das natürlich im Inland und Ausland machen. Ja, klar. Und, man muss dazu sagen, wir haben die Top-Level-Domain.org. Mhm. Das ist keine DE. Das heißt auf Deutsch, er kann sogar noch unsere E-Mails abfangen, weil wir sind ja quasi nicht DE. Mhm. Mhm. Ja. Ja, da merkst du es schon. Ja, das klingt wie irgendeine Argumentation, die aus dem Innenministerium kommen könnte. Definitiv. Unser Server steht zwar wahrscheinlich irgendwo kurz hinter Dresden in der Frauenkirche unten drin, neben dem Braufass, aber... Okay. Ich hätte... Ach nee, es ist die Oper in Dresden, wo gebraut wird, nicht die Frauenkirche, stimmt. In der Frauenkirche wird gekeltert, Wein. Messwein. Warum auch nicht? Also, ich bin ja immer für Do-it-yourself. Ja, die Kirche muss ja auch gucken, wo sie bleibt. Wein ist viel zu teuer. Muss ja überlegen, du musst den ja von Saale Unstrut rüberfahren nach Dresden. Mhm. Ich glaube, die Elbkilometer, an denen Wein wächst, sind ein bisschen woanders noch. Ich glaube, die sind nicht direkt bei Dresden. Dementsprechend, siehst du mal. Ja, also du siehst, wir haben schon zwei Theorien. Beide haben was mit der SPD zu tun. Wir sind einer Sache auf der Spur. Kann es denn sein? Aber lass uns doch mal weitergehen zu deiner zweiten Theorie. Meine zweite Theorie. Wo ist meine zweite Theorie? Da ist meine zweite Theorie. Meine zweite Theorie hat zur Abwechslung mal nichts mit der SPD zu tun. Ich habe ja noch mehr Todfeinde. Ich habe ja noch mehr Todfeinde außer die SPD. Also mindestens einen noch. deshalb muss ich leider davon ausgehen, dass wenn es dann doch wieder erwarten, nicht Lars Klingbeil war, dann war es Richard David Precht. Okay. Also, und zwar war das wie folgt. Und es ist ein typischer Precht. Weißt du, er hat es eigentlich auf ethisch fragwürdig abgesehen, weil er wollte das als Titel für seine Autobiografie haben. Aber wie das bei Richard David Precht halt so ist, der biegt halt häufiger mal falsch ab. Meistens nur argumentativ, aber auch im Internet. Das ist ja für so einen alten Mann, der auch noch irgendwie Journalist ist und dann irgendwie als Philosoph reüssieren muss. Das ist ja alles nicht so einfach. Und dann will auch noch der Markus ständig was von ihm. Und so wie er halt, wie gesagt, sonst argumentativ falsch abbiegt, ist er einfach bei der Google-Suche falsch abgebogen und hat nur irgendwas vom Zeilenende gesehen und gedacht, er ist hier richtig und kann sich da jetzt reinhacken und ja, hat aus Versehen dann halt die Elite lahmgelegt. Sorry, Richard, aber ethisch fragwürdig ist immer noch mir. Alright. Das ist auch eine Theorie. Ja. Ich habe mir eine andere Frage. Ja. Es gab doch diese Aufregung über diese Mitarbeiterin vom Bayerischen Rundfunk, die konservative Takes bringen wollte. Ja. Die gab's, die Aufregung. So. Die jetzt zwar immer noch diese Sendung macht, allerdings mit einer Co-Pilotin. Genau, die macht jetzt mit einer Co-Pilotin, die für den NDR irgendwie arbeitet und sie arbeitet weiterhin für den Bayerischen Rundfunk. Ich habe das Konstrukt nicht so ganz verstanden, aber es kann sein, ja. Okay, also auf alle Fälle ist es eine Sendung, die wird produziert von den beiden Sendern und da sind diese beiden Moderatorinnen, die eine macht eher konservative Takes und keine Ahnung, was die andere macht. Und das Ganze wurde besprochen unter dem Hinweis, dass es ja auch mal gut wäre, jetzt endlich wieder konservative Takes in den Medien zu haben. Mhm. Ich habe mal eine Frage. Ja. Hä? Was heißt denn hier konservative Takes? Wo ist denn ein Mangel an konservativen Takes in den Medien? Mal ganz kurz. Markus Lanz gilt jetzt nicht als die Speerspitze des Linksliberalismus, sondern eher so ein bisschen links, liberal-konservativ. Sandra Maischberger. Mhm. Gilt jetzt auch nicht unbedingt als die Speerspitze des linken Kampfs gegen die Ungerechtigkeit. Mhm. Andere Mädels und Jungs, die da Talkshows haben, in der Regel auch meistens Millionäre, gelten jetzt auch nicht unbedingt als die großen Marxisten. Mhm. Also wo genau war ein Mangel an konservativen Takes? Naja, es fehlt halt jemand, der so wie Charlie Kirk einfach sehr klare Positionen bezieht. Oder um diese Aussage von Jens Spahn mal ins Deutsche zu übersetzen, es gibt in der deutschen Medienlandschaft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, und da hat er tatsächlich recht, einen eklatanten Mangel an konservativen Positionen, die ihre Menschenverachtung klar benennen, weil sich niemand von denen dahinstellt und sagt, ja klar, ich freue mich, wenn 25 Kinder im Mittelmeer jeden Tag ersaufen. Die 25 habe ich nicht recherchiert, wahrscheinlich sind sogar mehr. Okay. Und da würdest du mir doch recht geben. Ich wollte nur mal nachgefragt Diese Position ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja bislang eher unterrepräsentiert. In der Zeit passiert das schon mal. Da darf dann Mariam Lau fragen, Seenotrechtung oder soll man es lassen? Da darf man offensiv menschenverachtend sein. Aber im öffentlich-rechtlichen darf man das ja nur bislang, wenn man von der AfD ist und in der Talkshow sitzt. Man darf das noch nicht im Tagesschau-Kommentar. Okay, jetzt mal ganz kurz. Nur noch mal so zum Mitschreiben. Mhm. Die laden ja auch noch immer die AfD ein. Das heißt auf Deutsch, auch da hast du menschenverachtende konservative Positionen. Also wo besteht genau der Mangel an rechtskonservativen, menschenverachtenden Positionen im öffentlichen Fernsehen? Habe ich doch gesagt, im Tagesschau-Kommentar. Also eigentlich müsste Björn Höcke einmal die Woche den Tagesschau-Kommentar sprechen dürfen. Du meinst Bernd Höcke? Meinetwegen, wie auch immer der heißt. Also ja. Bernd Höcke, Björn Höcke, Adolf Hitler, ich sehe da keinen Unterschied mehr. Okay, meine zweite Theorie, kommen wir mal dazu. Mhm. Es ist ein frustrierter, also es ist jetzt internationales Hacking. Mhm. Und zwar ist es ein mittelalterlicher Ire, frustriert, lebhaft in Hartford, Connecticut. Mhm. Kannst du das so irgendwie zuordnen, wo das ist? Hartford, Connecticut ist Neuengland-Staaten. Das ist immer zutiefst bürgerlich, sehr unangenehme Menschen, die da wohnen. Naja, es ist halt so von New York rechts rauf Richtung Richtung Massachusetts und so. Mhm. So. Da befindet sich auch die Universität Yale. An der hat dieser gute junge Mann oder dieser mittelalterliche Mann Informationswissenschaften, also Informatik studiert. Mhm. Gut. In seiner Jugend hat er relativ viele Videospiele gespielt. Einer seiner Lieblingsromane ist jetzt auch Ready Player One und sowas. Also er ist schon so ein bisschen mit diesem ganzen Scheiß aufgewachsen. Hat auch ganz viele Spiele schon durchgespielt. Aber an einem Spiel hat er sich immer die Zähne ausgebissen. Mhm. Elite. Mhm. Das hat er nie durchgespielt. Da ist er ständig gegen irgendwas dagegen gecrashed. Und in der Zwischenzeit gibt's ja auch mit Elite Dangerous einen zweiten Teil und so. Oder einen dritten Teil vielleicht sogar. Keine Ahnung, wie viele Teile es da in der Zwischenzeit gibt. Auf alle Fälle hasst er Elite. Eine seiner Lieblingsserien ist im Übrigen... Ja, bitte? Aber er wohnt in Hartford, Connecticut und er hat in Yale studiert. Und dann auch noch Informationswissenschaften. Ist das so eine Sache von, ja, er soll seinen Selbsthass eigentlich nicht auf andere projizieren? Ja, eigentlich sollte er das nicht tun, genau. Aber er tut es. Okay. Und zwar auf uns. Okay, dann ist gut. Dann nur, dass ich das psychologische Profil so lang richtig verstanden habe. Wie kommt er jetzt aber von Elite, dem Videospiel, auf uns, die Elite, den Podcast? Google-Suche. Ja, wenn du Elite eingibst, findest du uns nicht sofort. Da findest du eher andere Sachen. Selbst wenn du die Elite eingibst, kriegst du, glaube ich, eher mal Bücher, die über das Wort Elite sind. Und dieelite.de beispielsweise ist ja auch nochmal eine ganz andere Webseite als wir, dieelite.org. Mhm. Okay. Ja. Dann ChatGPT, Halluzination. Nein. Und zwar, er möchte sich unsere Webseite organisieren. He wants to organize this website, deswegen org. Deswegen hat er uns gefunden. Und zwar ist seine Lieblingsfernsehserie Die Simpsons. Und einer seiner Lieblingscharaktere dort ist Robert Underdunk Terwilliger Jr. Also, Robert Underdunk Terwilliger Jr. Du kennst diesen Menschen als Sideshow Bob. Sideshow Bob kennst du? Der Kompagnon von Krusty dem Clown, der Bart töten möchte. Mhm. Und Republikaner ist. Und als er aus dem Knast kommt und dann Bart töten möchte und dann wieder vor Gericht steht, hat er ja auch ein Tattoo. Ja. Auf dem steht Die Bart. Die. Ich dachte, da steht. Und seine damalige Erklärung. Die. Genau. Und deswegen. Genau deswegen will er die Elite, die. Will er die Elite haben. Das klingt... Die Simpsons haben's vorausgesagt. Das klingt so an den Haaren herbeigezogen, bescheuert, dämlich und absolut irrsinnig, wie ich die Realität seit mittlerweile 2 Jahren wahrnehme und damit muss das einfach wahr sein. Und wenn du jetzt mal überlegst, es ist an den Haaren herbeigezogen, wenn du dich erinnerst, wie Sideshow Bob ausschaut, der hat ganz viele Haare. Ja, und die stehen auch noch in alle Richtungen und die sind so, das sind so Dreadlocks, glaube ich, sollen das sein. Da kann man auch gut zupacken und dran ziehen, das ist ja stabil. Es fügt sich alles miteinander. Deswegen, tut mir leid, bei all denjenigen, bei denen das nicht runtergeht. Deswegen hat er uns gehackt. So. Hm. Was machen wir jetzt draus? Das ist, was man aus einem Hack immer macht. Man. Wer hat uns jetzt wirklich gehackt? Schwierig. Also. Du bist ja jeweils auf verschiedene Personen direkt eingegangen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ist Lars Klingbeil und Richard David Brecht so ein Gangster-Duo, die Simpsons mögen, Elite hassen und Babylon 5 mögen? Also Lars Klingbeil ist ja vom Alter und von der Sozialisierung her tatsächlich Simpsons-Fan. Also selbst wenn er anderes behauptet, kann er wahrscheinlich sämtliche Zitate von sich geben. Richard David Precht wiederum, für den ist, da kommt dann der Snobismus durch, der schaut natürlich keine Simpsons, aber der weiß natürlich, was für ein philosophisches Meisterwerk Babylon 5 ist. Also ich glaube, da steht er schon drauf. Also vielleicht haben Lars Klingbeil und Richard David Precht ja, vielleicht gab es da so ein verunglücktes Genexperiment und da ist so ein Kind entstanden aus den beiden. Okay, und jetzt erklärst du mir bitte noch, warum Richard David Precht gegen deine SPD-Witze dann sein muss. Also ich glaube, wir sind da einer guten Sache auf der Spur. Ich glaube, es könnten tatsächlich Klingbeil und Precht gewesen sein. Dann muss es halt niemand in Yale oder so gewesen sein. Übrigens Yale deswegen, übrigens auch, weil die Figur Sideshow Bob in Yale studiert. Ah, okay. Ist ein Yale-Absolvent. Nein. Mhm. Unglaublich. Ja. Also, okay, Richard David Precht und das Motiv, das beide gemeinsam haben? Überzogenes Ego? Narzissmus? Vielleicht wollen die beiden einen Podcast machen und ihn die Elite nennen. Das ist durchaus wahrscheinlich. Also der Richard ist ja auch im Podcast-Business. Und er ist ja immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu diversifizieren, wie das so schön heißt. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen. Und, ja. Und der hat bestimmt auch, gerne einen Yale-Abschluss. Das heißt, der umgibt sich dann natürlich auch mit Leuten, die gerne Yale-Abschlüsse haben. Ich habe übrigens gerade mal auf die Schnelle nachgeschaut, ob www.dieelite.de zu haben wäre. Mhm. Und wenn ich auf dieelite.de gehe, also ohne Bindestrich, dann kriege ich ein 404. Mhm. Und wenn ich ein gebe die-elite.de, mhm, dann lande ich auf einer Webseite von irgendeinem Hostingdienst. Mhm. Mit Knowledge Base, Forum, Facebook, Videoguides und so weiter und so fort. Könnte es also sein, dass dieelite.de verfügbar ist? Es ist ein Zeichen. Ich weiß nicht wofür, aber es ist ein Zeichen. Naja, 404 heißt, die Seite ist da, aber wird nicht gefunden. Das heißt auf Deutsch, die ist nicht verfügbar. Die andere, müsste man mal gucken, ob die verfügbar sein könnte. Fakt ist auf alle Fälle, wir werden jetzt gucken, dass wir das WordPress, also wenn ihr das jetzt hört, werden wir wahrscheinlich schon wieder live sein. Aber wir werden jetzt gucken, dass wir das WordPress mal wieder fit machen, stabilisieren, eine Backup-Option zum Laufen zu bringen und dann, ja, gucken wir mal, dass ihr uns in Zukunft einfach stabil, dauerhaft hört, weil jetzt ist tatsächlich mal eine Folge verspätet gekommen, weil irgend so eine Hacknase es unbedingt haben wollte. Mhm. Ja. Pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit sind wir übrigens offline gegangen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wahrscheinlich hatte da irgendjemand Angst, dass ich meine Meinung zum Thema Deutsche Einheit von mir gebe oder du deine Meinung zum Thema Deutsche Einheit von dir gibst. Haben wir dazu eine? Wollen wir dazu was sagen? Nö, das können wir nächstes Jahr machen. Oder irgendwann irgendwann im Frühjahr. Ja. Wir podcasten ja mal antizyklisch. Also von daher vielleicht Gedanken zur deutschen Einheit irgendwie im April 26. Zum dritten Vierten. Ja. 20.4. Naja. Juli, falls ihr irgendwelche sachdienlichen Hinweise oder irgendwelche Theorien habt, haut mal raus. Wir sind gespannt. Genau. Gebt uns mal Feedback, was ihr glaubt, wer uns da ans Leder wollte. Bekenner schreiben bitte an bekenner@dieelite.org oder auf Indie-Media posten, wie sich das gehört. Wunderbar. Tschüssing. Ciao.